Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: sphärisch oder brachial. Drum and Bass im neuen Jahrtausend. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Das neuseeländische Duo Concord Dawn, bei denen sind selbst Stellen der absoluten Ruhe genauso Konzept wie eine Lärmorgie mit vertrackten Rhythmen und ultratiefen Bässen und das alles in einem Song. Wir hörten von ihrem Album Chaos by Design den Song Say Your Words. Sphärisch oder brachial, Drum and Bass im neuen Jahrtausend, so der Titel dieses Soundchecks. Und wenn ich von Drum and Bass rede, dann ist ein kleiner Ausschnitt innerhalb des Planeten elektronische Musik gemeint. So ist eigentlich die Szene aus Produzenten, Drum and Bass Partys, Fans dieser Sparte und DJs zu verstehen. Während dann doch die meisten zu Vierviertel-Beats, egal ob Techno, Elektro oder House abtanzen, halten sich in einigen Städten wacker kleine Szenen, in denen immer noch zu gebrochenen Stolper-Beats und ultratiefen Bässen gefeiert wird, was übrigens auch immer noch für London gilt, der Geburtsstadt des Drum and Bass, aber auch zum Beispiel für Köln oder Berlin. Kein Wunder also, wenn das folgende Duo Scientific aus London stammt, ebenfalls wie ihr Hospital-Label, eine der wichtigsten Instanzen zurzeit im aktuellen Drum and Bass. Hören wir Scientific von ihrem Album Ghetto Blaster mit dem Song Cover Story. We'll be right back.

Drum and Bass ist nicht tot, er hat die ganze Zeit im Underground weiter existiert. Deutsche Institutionen wie das Kölner Basswerk-Label gibt es jetzt auch schon über eine Dekade und es kommen immer wieder neue, junge Künstler mit aktuellen Produktionen hier raus. Beispielsweise die gerade gehörten N-Fact and Display, das sind zwei Brüder aus Köln, die sich in der kleinen, aber exklusiven Drum and Bass-Gemeinde schon einen Namen gemacht haben. Im letzten Jahr erschien ihr Debüt Beautiful Bites, von dem wir gerade das Stück My Velvet Morning hörten. Zurück zum Kölner Basswerk-Label, einem der Bollwerke für deutschen Drum and Bass, mal hart, mal extrem poppig. Hier ist Drum and Bass eigentlich Kategorie genug. Drum and Bass kann für Basswerk Punk, aber auch Jazz, Wave, Dub, Soul oder Reggae-Flavor haben oder völlig nach Science-Fiction klingen. Beispiel Easy von Labelchef Heiner Kruse alias The Green Man, Gitarrenpop, trifft Stolperbeats. Zusammen ergibt das eine spannende Mischung. Ready, steady, go. What you need now is more. What I feel now is on. Rhythm's coming, now it's dawn. Never stop now, cause you know the beat is on. Used to keep it on, flowing like this, I'm taking off. Keep it on now, it's non-stop. Rhythm's running, rock me. You're moving, you're moving, you're going. Looking for the way to take your rhythm's gonna go. All night long, baby, coming on. Yes, man. Yes, man. We'll be right back. Habe ich gerade noch von Drum & Bass Labels gesprochen. Das Londoner Hospital Label ist im neuen Jahrtausend das, was Mitte, Ende der 90er Good Looking Records war. Good Looking steht für LTG Buchan und der ist heute von Leuten wie Tony Coleman und seinem Hospital Label irgendwie überholt worden. Und auch wie Buchan ist der Labelbetreiber, DJ, Künstler und oft Veranstalter in einer Person ein Phänomen, das oft in der Drum & Bass Szene auftritt. Sein eigener Output läuft unter dem Namen London Electricity, Stilbezeichnung Fast Soul Music und vor kurzem mit dem Prädikat Bester Live Act ausgezeichnet worden. Kein Wunder, London Electricity spielten 2006 ihre im Computer generierten Klänge mit kompletter Band und einem Schlagzeuger, der scheinbar Unmögliches möglich machte, diese vertrackten Rhythmen live zu spielen. Gut dokumentiert ist das auf der CD London Electricity Live at the Scala. Hören wir den Mustard Song. This is how it's done. I said it to my people, yeah, but this the master song. Understand that, this is how it's done. Chopped them off the car, with the beats, I need my son. This one is brand new, yes, so run and come along. I said it to my people, introduce the master song. Like. Everybody dancing over this, standing still. Come on! What was that? So you can grab it, round the world in 80 days, right across the planet. Music is our life, music is our habit, music is our soul, music is just magic. We release the beats right now, so you can grab it, round the world in 80 days, right across the planet. Understand, man, this is how it's done. Drop them off the court, bit the beats, I did my son. This one is brand new, yeah, so run and come along. Introduce the scholar, yeah, but it's the mustard song. Understand, man. This is how it's done. Drop them on the car, bit the beats, run it, my son. This one is brand new, yes, so run it, come along. It's not the electricity, the mustard song. Music is our life, music is our habit. Right around the world, yeah, right across the planet. Release the beats right now, yeah, release so you can grab it. Send it to your hearts, yeah, heart is just magic. Music is our life, music is our habit. Right across the world, right across the planet. London electricity, master song is magic. Send it to the people in the dance and they don't blast it. Drop them on the ground, with the beats, I hear my song. This one is brand new, yeah, but it's the master song. Drop them on the ground, with the beats, I hear my song. This one is brand new, yeah, but it's the master song. Group. Ein weiterer Künstler des Hospital-Stalls ist Matt Logistics, der unter Logistics veröffentlicht. Auch er ist ein perfektes Beispiel für aktuelle Drum-and-Bass-Kultur, die DJs und Produzenten aus allen möglichen Genres vereinigt. Es ist also gut möglich, dass hier Leute aus dem Rock-, Dance-, Metal- oder Techno-Lager zu Drum-and-Bass schwenken und hier ein neues Zuhause finden. Der Engländer Logistics kam eigentlich aus dem Rocklager und hat schon einige eindrucksvolle Stücke veröffentlicht. Ende 2005 erschien sein Debütalbum Now More Than Ever und damit hat er sich direkt einen Namen in der Szene gemacht. Atmosphärisch und weniger brachial. Hören wir den Track City Life. In der Welt des aktuellen Drum and Bass ist der Londoner Produzent Klute eine Instanz. Er ist als DJ weltweit gefragt, spielt seine atmosphärischen und manchmal sehr harten Stücke auf Drum and Bass Partys und sorgt für frischen Wind in der Szene. Dabei ist Tom Withers, der Mann hinter Klute, schon ein alter Hase im Geschäft und weit über 30. In den 90ern war er Drummer bei der Punkband Stupid, ist aber schon seit mehr als zehn Jahren hinter den Reglern im Studio zu finden und Macher zahlloser prägender Drum and Bass Tracks. Mit The Imperious New Clothes hat er jetzt eine Compilation veröffentlicht, die viele Songs, die bis dato nur auf Vinyl erschienen sind, jetzt auf einer CD vereinigte. Auf einem Song hört man seine Punkwurzeln ziemlich gut raus. Toiler, hier ist Klute. original zoom. Original, original, original boom. Original, original, original, original, original boom. Original, original, original zoom. Original, original, original boom. Original, original. Oh, loyal to the game. Make me tell us that we not change your name. We no business about no money or fame. Well, no matter how much money we make, we will still remain the same. We're loyal to the game. We are tell us that we not change your name. We no business about no money or fame. Well, we not go disturb it, no matter how much riches we gain. Got to let the people know we are loyal to the game. Got to let the people know we will never change your name. No matter how much money we gain, we will still remain the same. You can see we're from the corner smoking weed on the lane. Who goes there each and every year? One for all, for one, I know where we feel. We slay the dragon, the eagle, and the bear. Yo, yeah, man, tell us like demolition, man, alongside Cowboy Ranger, tell me to the beat maker. It was 1985 when I first got my name on Eastman Sound, where lyrics did ring. Cowboy, Junior, Lenga, Peter, Bones, and Captain. April 87 when the field was on pain. Locked me up for 3 years, tried to drive me insane. Touchback 1990 with a full lion mane. Bad sex, turn is back again. And me here, so is the hardcore, lucky old game. Into the Green Man Pub, down on San Jerem Lane. Major Yard, the younger gentleman, I give them lyrics to the brain. I throw out the Sharon Stone and state back a claim. And show all my fans that I'm loyal to the game. From 90 to 95, who bring people alive? Cowboy, Junior, the angels with the non-stop ride. You know it, non-stop lyrics, things are non-stop vibe. Then I fly, are your time to glide? Alright, let me tell you a little history about me. Well, in a circus, so soon me pass me DJ degree in 1985, before dead and IP. And then me graduate and go a university. Me saw me stop cat and Freddy and Ricky to be. Gonna feel it, send me done, then you not know me. Can me still attack everything like it's a taxi? But me not a rich and switch, I know we identity. Can we a liar, we a liar to the game. Now follow them for them Babylon train. We a liar, we a liar to the game. Cowboy Ranger, Demolition Man und Terry T mit Loyal to the Game vom Sampler Drum and Bass Sessions. Und dieses Stück zeigt die Verwandtschaft zwischen Raga, Dub und aktuellem Drum and Bass auf. Eine Kombination, die sehr gut funktioniert. Kommen wir zu Pendulum, einem australischen Trio, das ihre Zelte in London aufgeschlagen hat. 2005 erschien ihr Debütalbum Hold Your Color, das als eines der meistverkauftesten Drum and Bass Alben rangieren sollte. Man hört Pendulum klar ihren Techno-Einschlag ein. Ja, sie bringen richtige Rave-Stimmung in den Drum and Bass Abend, orientieren sich aber auch am klassischen Songwriting und sind live wie eine Rockband mit Gitarren und Drums am Start. Hören wir Pendulum mit Hold Your Color. So comes and hovers up against the wall. Das war's ja schon fast in Stunde 1 im Soundcheck. Bis zu den Nachrichten noch Mystical mit Something. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck mit Drum and Bass. Exactly the same thing it was before the category was formed. It isn't potent anymore. And I think the only thing that I've been interested all along are the potentials that are missed. That are missed.